Sprachgestaltung. Vocal Assembling. Diese Arbeit im Umgang mit der deutschen Sprache soll beim Autor dieses Wikis ein Bewusstsein für jene Strukturen heranbilden können, welche dieser Sprache innewohnen. Unterdessen sieht sich Schneider als einen Interpreten an, welcher lediglich etwas bereits Bekanntes in einer trivialen Weise miteinander verknüpft. Diesen Vorgang meint er mit dem Begriff Vocal Assembling. Es sollen dabei keine ungewöhnlichen Dinge von ihm hervorgebracht werden, weil es dieser kaum bedarf. Vielmehr als das sei etwas Gewöhnliches in einer ansprechenden Art aufzubereiten. Jene somit aufgezeigten Strukturen dieser deutschen Sprache sollen einen Menschen mit einer gewissen Kenntnis davon ausstatten können, was sie ausmacht. Diese kreative Form des Arbeitens an der Sache bezeichnet Schneider selbst als Sprachgestaltung.